vom Unterschiede politischer und militärischer Bindungen. Das deutsche Volk war in seiner staatlichen Unverstörtheit nach der nordischen Veranlagung gebildet. Das heißt, die militärische Fügung herrschte in allem und jedem vor. Der nordische Mensch aber ist seiner Veranlagung nach, wenn er unter seinesgleichen lebt, geschaffen zur militärischer Unterordnung unter die Führer, die ja Blut vom gleichen Blute und Geist vom gleichen Geiste freudigen und willigen Gehorsam finden. War nun dieses Volkes Verfassung und Staat auf der Vorbedingung gleichartiger Veranlagung aufgebaut, so kam mit dem Eindringen eines rassischen Fremdkörpers, des Judentums, etwas völlig Neues in den Blutkreislauf der völkischen Struktur hinein, dessen Unvereinbarkeit nicht mit Abwehrorganen oder Abwehrmaßnahmen der nordischen Rasse beantwortet wurde. Es ist als die Tragödie des deutschen Volkes zu bezeichnen, dass es bisher nicht befähigt war, seiner Anlage dienliche Gegenmaßnahmen in sich zu erzeugen gegen das Wesen des seine Struktur gefährdenden Eindringlings. Immer noch glaubt nämlich der Deutsche, dass bei seinen Abwehrversuchen militärische Tugenden und Bindungen genügen müssten, während es doch die geheime Methode des Erzfeindes war und ist, den Deutschen eben durch seine geistige Art und Struktur zu Fall zu bringen und zu Schanden werden zu lassen. Bedarf es doch nur der gut geschauspielerten deutschen Art, um jeden Fremdkörper in seine Verbände einzulassen, worauf die Vernichtung von innen heraus ihre nie gesehene und erkannte ungehinderte Entfaltung nimmt. So gilt es denn einmal gründlich, sich über den Unterschied militärischer und politischer Bindungen klar zu werden, um allem Verfehlten, der nach wie vor den militärischen entnommenen Methoden der Deutschen in ihren politischen Vereinigungen auf die Spur zu kommen. In der Politik aber haben wir es immer wieder mit dem Grundprobleme zu schaffen, dass wir erkennen müssen, ob die sich unter das gemeinsame Schlagwort einer politischen Partei oder Gemeinschaft zusammenschließenden Menschen auch wirklich und wahrhaftig samt und sonders die geäußerten und zur Schau gestellten Gesinnungen haben, oder aber, ob es gar möglich wäre, dass gemäß der Schlauheit und Falschheit jenes oben erwähnten Erzfeindes gar mancher Einlass findet, der mit Worten Gesinnungsgenosse, in der Tat aber der wohlverkappte und ewig unentlarvte Todfeind ist. Schon diese Überlegung ist ganz und gar nicht militärischer Natur und dürfte bei Menschen militärischer Vergangenheit ein unwilliges und befremdetes Kopfschütteln, ja vollständige Verständnislosigkeit hervorrufen. War doch im Armeeverbande die Zugehörigkeit zur selben Gesinnung und Denkweise derart selbstverständlich und nicht weiter bemerkenswerte Voraussetzung allen Handelns und Operierens, dass ein Mann, der eben die Lebensmitte in militärischer Tätigkeit überschritten hat, einfach nicht mehr imstande ist, das hier Angedeutete überhaupt zu verstehen. Worte aber, die ins Gehirn eindringen, hören sowie ihrem Sinn nach aufnehmen oder aber die innere Vision des Gesprochenen in sich aufleben lassen, ist zweierlei. Und dass ein Mann, der sein Leben lang, um zu beurteilen, was einer ist, nie mehr und anderes tat, als ihm auf die Achselstücke oder den Uniformkragen zu schauen, nicht imstande sein wird, die seelische Ergründung des Antlitzes und der Gebärden vorzunehmen, ist mehr als begreiflich. War einer aber Oberleutnant, Major oder General, dann wusste man mit der Kenntnis seines Truppenkörpers und seines jeweiligen Dienstressorts alles, was es über ihn vom militärischen Standpunkt aus zu wissen gab. Dass freilich auch früher mehr und Tieferes zu wissen gut gewesen wäre, dieweil schon damals, mehr als es die unverändert gebliebenen Ahnen, der geheime Feind seine seelenzerstörenden Wühlarbeiten auch in der Armee unternommen hatte, das gehört eben in das Kapitel des längst vorbereiteten Sieges der geheimen Mächte, der, dank der Seelenblindheit, gerade der besten Deutschen, ein so leichter und müheloser war. Denn leicht und mühelos vom Standpunkt weltgeschichtlichen Geschehens müssen wir es nennen, dass das Deutsche Reich von 1870 bis 1920, also nach 50-jährigem Bestehen, derart zerstört werden konnte, wie es geschehen ist, ohne dass der gesund gebliebene Kern der Nation sich dagegen zu wehren vermocht hätte. das Zerreißen des Volkes in politische Parteien, die Seelenblindheit für alles, was es hier zu durchschauen und mithin zu bekämpfen gäbe, das sind die Grundfaktoren der sonderbar raschen und wehrlos hingenommenen Vernichtung. Das Unglück will es aber nun, dass es eben die militärisch struierten Männer sind, die als diejenigen, denen das Wiederaufleben des Vaterlandes am meisten am Herzen liegt, heute auch deshalb als Führer in Betracht kommen, weil ihre weithin gefeierten Namen auch bei dem Volke jenen Widerhall finden, denen es zum Mitfortreißen der Massen zum Wiederaufstiege bedürfte. Da nun aber diese Männer nicht nur eine dekorative Rolle spielen, sondern als Führer auch in Betracht kommen, wo es gilt, die Mitstreiter und Mitberater zu erwählen, so wird ihre oben geschilderte und begründete Seelenblindheit ein unendlich wichtiger Faktor sein, dessen sich der Erzfeind zur Vernichtung allen ehrlichen nationalen Wollens meisterhaft zu bedienen wissen wird. Wenn demnach hochverehrte und in weiten Volksschichten geliebte Männer auf ihre alten Tage in das politische Getriebe aus den edelsten und reinsten Absichten mit eingreifen, so ist die Rolle, die sie alsbald durch den ihnen unsichtbar bleibenden Erzfeind zu spielen gezwungen werden, die der in ihrer Menschenunkenntnis und Vertrauensseligkeit vortreffliche Dienste leistenden Werkzeuge zur Angliederung von Elementen, deren Judas Rolle von den redlichen Männern niemals gesehen oder auch nur geahnt wird. Militär und Politik bedingen eben ganz verschiedenartige Wirkungsweisen, und der herrlichste Feldherr kann im Umgang mit politischen Menschen von einer Ahnungslosigkeit und Blindheit sein, die den Untergang der ihm anvertrauten Sache geradezu herbeizuführen bestimmt sein kann. Menschenkenntnis in einem anderen Sinne als dem der Fähigkeit, Eignung und Begabung sachlicher Natur bei seinen Untergebenen festzustellen, ist niemals Sache des ein Leben lang Offizier gewesenen, und die furchtbaren Folgen dieser Gesetzmäßigkeit hat die Deutsche Freiheitspartei sowie die nationalsozialistische Bewegung zu verspüren bekommen, ohne dass freilich irgendeiner von den Führern bisher dies Verhängnis überhaupt auch nur begriffen hätte.